Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute einen Beitrag von Matthias Greffrath. Sein Thema: Wie bringt man die Leute zum Schweigen? Ein Versuch über das Verschwinden der Öffentlichkeit. Am Ende der Aufklärung steht der Walkman. Am Ende der Aufklärung sitzt man in der U-Bahn und hört rhythmisches Zischen aus dem Kopfhörer des Mitmenschen. Am Ende der Aufklärung blickt man in das Gesicht eines Menschen, der zeitlebens unmündig bleiben wird. Ein Gesicht mit stumpfen Augen, wenn sie nicht hinter einer verspiegelten Sonnenbrille stecken. Ein Gesicht, das man nicht mehr erreicht. Ein Kopf, der rhythmisch nickt, der kurz lebendig wird, wenn der Disco-Hammer kurz pausiert und dann wieder ins Nichts versinkt, wenn der Hammer sich wieder senkt. Ein Gesicht mechanisch wie eine Maschine, mechanisch wie das Zischen aus dem Kopfhörer, ein Blick dumpf und träge, wie vom Hausvieh. Wie bitte? Das sei starker Tobak, sagen Sie. Das sei zynisch und dazu hätte ich kein Recht. Das sei arbeitnehmerverachtend und menschenfeindlich, Menschen als faul und dumpf zu bezeichnen, sie gar mit Hausvieh und Maschinen zu vergleichen. Ach, seien Sie nicht so empfindlich. Denn die Wörter, an denen Sie menschenfreundlicherweise Anstoß nehmen, diese Wörter stammen aus dem kleinen Aufsatz »Was ist Aufklärung?«, den Immanuel Kant vor gut 200 Jahren im Dezember 1784 veröffentlicht hat. Kurz gesagt steht Folgendes auf seinen 8 Seiten. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Versuch der Menschen, sich aus Dummheit und Abhängigkeit herauszuarbeiten, sich der Gängelung durch Fürsten und Vorurteile zu entziehen und das Wagnis auf sich zu nehmen, selbst zu denken. Kant, der Meinung war, die Menschen seien aus krummem Holz gemacht, Kant traute dabei dem einzelnen Menschen wenig zu. Der Gesellschaft aber, dem Publikum, wie er sagte, viel. Es sei, so schreibt Kant, beinahe unausbleiblich, dass ein Publikum sich selbst aufkläre, wenn man ihm nur Freiheit lässt. Freiheit, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Da wird also ein Zusammenhang hergestellt von Aufklärung, Öffentlichkeit und Freiheit. Die Freiheit eines Volkes ist geknüpft an die Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu regieren. Sie verlangt den mündigen Bürger, und den gibt es nicht ohne Öffentlichkeit. Und die Geschichte Mitteleuropas ist auch die Geschichte des Kampfes um Öffentlichkeit. Zu Beginn dieses Jahrtausends durften nur die einen reden und die meisten mussten zuhören. Das Volk war Publikum, nicht im kantischen Sinne von Gesellschaft, sondern Publikum, wie wir es heute verstehen, passiv und widerspruchslos. Langsam erst wurde es anders über die Jahrhunderte, zuerst in den Städten. Aufklärung, das war lange fast gleichbedeutend mit Öffentlichkeit herstellen, die Geheimnisse der Zünfte, der Dogmen, der Kabinette allen zugänglich zu machen. Die Bürger stellten sich auf den Kopf, schwenkten die Bücher, wurden reich und selbstbewusst gegenüber denen, die sich nur auf Grundbücher und Vorurteile berufen konnten. Die Bauernkriege wären ohne Gutenberg nicht denkbar gewesen und ebenso wenig das 18. Jahrhundert. An seinem Ende sollte jeder mitreden dürfen. Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Abschaffung von Zensur, das stand auf den Flugblättern der Revolution. Aber auch im 19. Jahrhundert noch stand es vorwiegend noch auf dem Papier. Freiheit, Gleichheit, Öffentlichkeit, sie mussten langsam und geduldig durchgesetzt, durchgekämpft werden gegen alte Mächte und neues Eigentum. Es gab Lesegesellschaften, Flugblätter, Volksschulen, Gewerkschaftsversammlungen und immer noch Dreiklassenwahlrecht und Zensur. Das Volk wollte mitreden, aber das Volk wollte das Recht dazu nicht geschenkt haben. Wissen ist Macht, hieß das in der Arbeiterbewegung. Und Lenin sagte, lernen, lernen, lernen. Immerhin. Nach dem Ersten Weltkrieg war das Wahlrecht endlich für alle gleich und die Idee der Demokratie hatte die Festigkeit eines allgemeinen Volksvorurteils erlangt. Der Analphabetismus war abgeschafft und die Staatsgewalt, so hieß es, ging vom Volke aus. In Berlin gab es die ersten Gesamtschulen und die Sozialdemokratie sprach von Wirtschaftsdemokratie. Wer jetzt noch an Ungleichheit und Dummheit interessiert war, der konnte nicht einfach alles so lassen, wie es war, dem konnte der Status quo nicht mehr reichen. Der musste einen schon erreichten Aufklärungsstand des Volkes bekämpfen. Auch das wäre nicht einfach gewesen, hätte nicht wie 400 Jahre zuvor die Druckerpresse der Aufklärung die neue Technik im 20. Jahrhundert der Gegenaufklärung geholfen. Ohne Hugenbergs Massenpresse und ohne den Rundfunk und natürlich ohne die Zerstörung der Versammlungsfreiheit und die Wiedereinführung der Pressezensur, hätten die Nazis die Massen nie bändigen und begeistern können. Der Nationalsozialismus war eine Massenbewegung, die die Zerschlagung der Massen, des kantischen Publikums, zur Voraussetzung hatte. Die Zerstörung von politischen Gruppen, die Vereinzelung, die Fesselung einer ganzen Nation von Einzelnen vor dem Volksempfänger. Die Ersetzung der Wahlversammlungen durch die Massenmanifestationen mit Mikrofon und Großlautsprechern, die Monopolisierung der öffentlichen Meinung, vor allem mit dem Radio. Radio zu Hause, schrieb Goebbels 1925. Der Deutsche vergisst über Radio Beruf und Vaterland, Radio, das moderne Verspießerungsmittel. Es sollte heißen Entpolitisierungsmittel. Mit dem Nazi-Radio begann hierzulande das Ende der Aufklärung. Nach dem Krieg hat man dann aus der Erfahrung heraus, was eine Verbrecherbande mit so einem starken Instrument anfangen kann, versucht, den Rundfunk öffentlicher Kontrolle zu unterwerfen und die Presse durch das Verbot der Konzentration zu bändigen. Eine Weile hielt es und die Zensur bleibt verboten. Aber die Zeit der Aufklärung und der Öffentlichkeit, die geht ihrem Ende zu. Nicht, dass schon die Lüge grassiert und die Bürger mit Terror niedergeknüppelt werden, nein, die ganze Sphäre der Öffentlichkeit selbst schrumpft. Pressefreiheit, bis vor kurzem die Freiheit von 200 reichen Männern ihre Meinung sagen zu lassen, ist heute bereits fast schon die Freiheit von 2-3 Parteien und 2-3 Konzernen, das Volk, sofern es das Lesen aufgegeben hat, mit bunten Bildern und sprachähnlichen Äußerungen zu bombardieren. Und wer hier sagt, wieso, wo ist da die Unfreiheit? Die Menschen sind doch frei, am Kiosk anders zu kaufen und frei abzuschalten. Wer das sagt, der vergisst ganz bewusst, dass Aufklärung, wie seit Kant bekannt ist, eine Arbeit ist. Deshalb haben wir zum Beispiel öffentliche Schulen. Es ist viel über das Fernsehen geschrieben worden und ich will das nicht alles wiederholen. Wichtiger fast als ideologische Inhalte ist die Funktion des Fernsehens als Zeitstaubsauger. Die rund 100 Arbeitstage, die jeder statistische Bürger im Jahr vor dem Schirm sitzt, diese 100 Tage gehen der Gesellschaftlichkeit der Gesellschaft verloren. Wie hatte Kant gesagt, es ist für einen einzelnen Menschen schwer, sich aus der Unmündigkeit herauszuarbeiten. Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist, wenn man ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Wie das funktionieren soll? Ganz einfach. Da stehen 2 oder 3 zusammen ohne Walkman und einer sagt, alles Quatsch mit dem Ozonloch. Und der zweite widerspricht, wieso, begründe mal. Dann muss der erste begründen. Und so entsteht Aufklärung. An vielen Orten, allmählich, bei vielen Gelegenheiten. Und wer Aufklärung töten will, der muss diese Gelegenheiten töten. Der muss die Menschen vereinzeln. Mit Fernsehen, mit Video, mit Teleshopping, das sie nicht einmal mehr in die Stadt gehen lässt. Mit einer Vielfalt der Programme, die die Menschen, da sie von Natur aus faul sind, zum dünnsten Brei greifen lässt. Vereinzeln muss er sie aber auch an Arbeitsplätzen, bei denen man nicht mehr mit Kollegen, sondern mit Systemen kommuniziert. Vereinzeln durch die Beschallung von Ladenpassagen, öffentlichen Plätzen und Kanalfähren. George Orwell hat es vor 40 Jahren kommen sehen, als er die Vergnügungszentren der Zukunft beschrieb. Die Funktion der allgegenwärtigen Musik sei es, so schrieb er, Gedanken und Unterhaltungen zu vermeiden. Die Tendenz des Radios und des Films gehen dahin, das Bewusstsein des Menschen zu schwächen, seine Neugier zu trüben und ihn ganz allgemein den Tieren anzunähern. Kurz, die ganze historische Arbeit der Aufklärung rückgängig zu machen. Und 40 Jahre nach Orwell sind wir zu Hause im Taxi, in der U-Bahn, im Büro, fast nie außerhalb der Reichweite von Musik oder Programmen anderer Art, werden von der Kommunikationstechnik in die Isolierung oder ins Schweigen getrieben. Und das Geflecht, das eigentlich Gesellschaft heißt, die Begegnung von Menschen in Räumen, in denen Reden, Streiten und Nachdenken möglich ist, ohne dass gleich die Medienpakete alles totschlagen, dieses Geflecht wird von Jahrzehnt zu Jahrzehnt geschwächt. Man bringt die Menschen zum Schweigen, nicht indem man sie knebelt, sondern indem man sie vollstopft. Reicher sind wir also geworden, aber aufgeklärter. Kaum eine Woche ohne Untersuchungen, die belegen, dass die Kommunikationstechniken die Geselligkeit zerstören und die Kreativität. Nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie die direkte Vergesellschaftung, die klassische Öffentlichkeit, zerstören. Aber all diese Untersuchungen, mitsamt unserer Ahnung, dass etwas an ihnen dran ist, bewirken ebenso viel etwa wie die Untersuchungen über das Ozonloch. Viele Millionen Menschen müssten aufhören, Sprühdosen und Schaumstoffe zu verwenden, damit dieses Loch nicht weiter wächst. Und viele Menschen müssten wieder direkt miteinander reden, streiten, sich belehren und koalieren, damit das Aufklärungsloch in der Mitte unserer Gesellschaft nicht weiter wächst. Was unseren Umgang mit der Natur angeht, so hat sich inzwischen die Ansicht Bahn gebrochen, dass wir kein Recht haben, die Lebensmöglichkeiten der kommenden Generation zu verspielen, die Rohstoffe, die Wälder, das Wasser zu verbrauchen. Aber der Gedanke, dass das auch für die gesellschaftlichen Errungenschaften gilt, für die hart erarbeitete Aufklärung, dieser Gedanke ist noch nicht allgemeines Bewusstsein. Deshalb noch einmal Kant. Ein Mensch kann zwar für seine Person die Aufklärung aufschieben, aber auf sie Verzicht zu tun. Es sei für seine Person, mehr aber noch für die Nachkommenschaft, heißt, die heiligen Rechte der Menschheit zu verletzen und mit Füßen treten. Wer dies tut, wer mitwirkt an diesem Prozess, der die klassische Öffentlichkeit der Bücher, der Zeitungen, der Erzählkunst und der Diskussion zerstört, wer die Hoffnung aufgibt, dass dieser gesellschaftliche Reichtum für immer mehr Menschen erreichbar ist, wer die klassischen Öffentlichkeiten zerstört, der ist laut Alexander Kluge ein Geschichtsverbrecher, weil er künftige Möglichkeiten der Aufklärung, des Denkens, des Fühlens, des Diskutierens und das wahrscheinlich ein für alle Mal verschüttet und zerstört. Was tun? Zunächst einmal erkennen, wie in der ökologischen Diskussion, dass blindes Weitermachen die Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens, zumindest aber der Demokratie, zerstört. Und dann Aufklärung. Was auch sonst. Aufklärung als Ausgang der Menschen nun aus der selbstverschuldeten kollektiven Unaufmerksamkeit. Aufklärung heute ist der Kampf gegen die neuen Zensoren. Und das sind, wenn man der britischen Enzyklopädie, der Encyclopaedia Britannica folgt, die Veranstalter von Fernsehen, die Gewinnler der Bevölkerungsbeschallung und der Brutalisierung des öffentlichen Raums, der Klänge und der Bilder. Der Artikel Zensur der Encyclopaedia Britannica, der die geistlose Zerstörung von Gesellschaftlichkeit durch das Fernsehen beklagt, dieser Artikel endet mit der salomonischen Frage: Wenn eine Gesellschaft erkennen würde, dass Fernsehen die heranwachsende Generation verdirbt, den politischen Prozess verzerrt und ganz allgemein Erziehung und den Gemeinsinn, den Public Character, verwüstet, ist diese Gesellschaft wirklich hilflos, hier etwas zu tun? Wäre es Zensur, solch verderblichen Einfluss abzuschaffen? Und wenn die Abschaffung des Fernsehens Zensur wäre, wäre das nicht ein Hinweis darauf, dass Zensur nicht unter allen Umständen schlecht ist? Nun, hierzulande und ganz allgemein werden schon solche Fragen als unrealistisch belächelt oder als undemokratisch abgekanzelt. Und der Gedanke, man könnte das Fernsehen abschaffen, ist ja auch so undenkbar wie der, man könne das Auto wieder durch die Eisenbahn ersetzen. Und so wird denn bei allem hinhaltenden Widerstand im Einzelnen das Loch wachsen. Die Aufklärung wird in die Randzonen der Gesellschaft wandern, dort wird man sie in Ruhe lassen, aber sie wird künftig folgenlos bleiben. Wir wissen, wer ein Interesse daran hat, dass es so ist. Aber wir können wohl immer noch keinen besseren Grund dafür angeben, dass es so sein muss, als den kantischen, dass zu viele von uns zu faul sind, sich aus der Unmündigkeit herauszuarbeiten und zu viele zu feige, den Verderbern der Öffentlichkeit entgegenzutreten. Weniger pathetisch gesagt, das Menschenbedürfnis nach Aufklärung, nach Gesellschaft hat sich historisch gesehen auf dem Markt nicht durchsetzen können. Wahrscheinlich war es falsch. Nein, mit Sicherheit war es falsch, den Markt hier entscheiden zu lassen. Denn nun haben die Menschen den Nasenring der Dummheit nur eingetauscht gegen einen Walkman. Und alles, worauf wir in Zukunft hoffen können, ist die gute Isolierung der Kopfhörer. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Matthias Greffrath. Sein Thema: Wie bringt man die Leute zum Schweigen? Ein Versuch über das Verschwinden der Öffentlichkeit.